White House President Obama. Klingelstreich. Radio Kontrabande. Also, hola, hola. Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Tupi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, es ist Samstag. 5. April 2014. Willkommen zu einer neuen Sendung von Niemandsland. Auch heute wieder jede Menge Politik, Geschichte und Kultur. Dazu gibt es Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Guten Tag, ich bin Tahir, guck, was ich sag. Kontrabanda. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Detlef Jeskerts. Jo. Signore Rossi. Trouble without prejudice. I'm the rich finger. Wir beginnen mit Jazz, wunderschönes Thema, der Jazzkantine, Geheimrezept. Beginnen möchte ich heute mit einem ernsten Thema. Es geht um diesen Planeten, es geht um das Weltklima. Und da gibt es leider düstere Prognosen. Es gibt einen Wissenschaftlerstreit um den UN-Bericht. Und die Frage ist jetzt, ist das ein realistisches Szenario oder ist es blanker Alarmismus, eine neue Schöpfung? Der Klimawandel werde in den kommenden Jahrzehnten die Gefahr von Bürgerkriegen, Armut und Hungersnöten vergrößern. Steigende Temperaturen erhöhten die Wahrscheinlichkeit schwerer, tiefgreifender und irreparabler Folgen, heißt es in einem neuen Bericht zu möglichen Auswirkungen der Erderwärmung, den der Weltklimarat IPCC am Montag im japanischen Yokohama veröffentlichte. Ein ungebremster CO2-Ausstoß könnte Schäden in Billionenhöhe verursachen. Ein Temperaturanstieg von 2 Grad über die vorindustriellen Werte werde 0,2 bis 2% der weltweiten Wirtschaftsleistung vernichten, heißt es in dem Bericht. Ein Anstieg um mehr als 4 Grad könne desaströse Folgen haben. Vor allem in Europa und Asien werde sich das Überschwemmungsrisiko beträchtlich erhöhen. Dürren würden gerade in trockenen, bevölkerungsreichen Regionen die Wasserknappheit verstärken. Wetterextreme würden Fluchtbewegungen verstärken. Dies könne zusammen mit Wasser- und Nahrungsmittelknappheit indirekt das Risiko für Konflikte mit Gewaltanwendung erhöhen. Durch Reduzierung des CO2-Ausstoßes könnten die Gefahren wesentlich verringert werden. Viele Maßnahmen seien sogar einfach und billig. Das heißt, diese fürchterlichen Szenarien, die wir aus negativen Utopien und Science-Fiction-Filmen wie Mad Max oder Waterworld kennen, die lassen sich, wie es hier heißt, einfach und billig vermeiden. Seit Dienstag vergangener Woche bzw. dieser Woche hatten Wissenschaftler und Regierungsvertreter in Yokohama den Text abgestimmt. Dabei handelt es sich um den zweiten von drei Teilen des nunmehr fünften Sachstandberichtes des Weltklimarates. Im ersten Teil, der im September veröffentlicht wurde, ging es um die Ursachen des Klimawandels. Im dritten Teil, der Mitte April in Berlin präsentiert werden soll, werden mögliche Lösungen aufgezeigt. Vor der Veröffentlichung kam es unter beteiligten Wissenschaftlern zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der renommierte Umweltökonom Richard Toll aus Protest das Gremium verließ. Berichten zufolge verlangte der Professor sogar, seinen Namen vom Titelblatt des Reports zu streichen. Toll meinte, die Aussagen zur Klimazukunft würden dramatisiert. Das Resümee driftet Richtung Alarmismus, sagte er gegenüber Spiegel Online. Entscheidende Formulierungen aus dem Entwurf des Reports seien für die Schlussfassung gestrichen worden. Diese Kritik sei zu spät, erst nach dem Begutachtungsprozess gekommen, hieß es von Seiten Herrn Bob Ward. Das ist ein Gutachter des IPCC-Reports. Der hielt das Toll entgegen. Thank you. Das Album heißt Noir, ist relativ neu, von 2014. Und das erste Lied ist eine Frage. Ist da jemand? Broilers. Derselbe Traum, gleiche Gefühle. Oh, oh, oh. Samstagmorgen, gefühlt 23 nach 10. Die Sonne wirft ein Lichtmuster hier an die Häuserwand gegenüber vom Studiofenster. Ich schau mal gerade raus, Moment. Absolut blauer Himmel, herrliches Wetter. Das richtige Wetter für eine gute Radiosendung. Und gut ist unsere Sendung ja wohl immer. Den Aktivisten des Äthers Werner werde ich gleich mit einer Frage überfallen, bevor wir uns hier in irgendeinem Geplänkel verheddern. Kommen wir direkt zur Sache. Welches Werner ist das häufigste Ergebnis bei den Spielen der Fußball-Bundesliga? Ich gebe dir drei das Optionen. Häufigste. 1-1, 1-0 oder 2-1? Unentschieden nicht, 1-0, 2-2, also keine Ahnung, ich verfolge das nicht so genau. Das Einzige, was mich interessiert... Ja, was sagt dir das Gefühl? Gefühl würde ich mal sagen... Du hast ja nun schon einige Bundesliga-Ergebnisse in deinem Leben. 1-0 oder 0-1. Gut. Richtig oder nicht? Jetzt werde ich es verraten. Das häufigste Ergebnis bei den Spielen der Fußball-Bundesliga seit ihrer Einführung 1963 ist das... 1-1. Ach. Mit dem sich die Teams mehr als 1700 Mal trennten. Geht direkt weiter. Und das höchste Ergebnis in der Historie des deutschen Fußball-Oberhauses? Das gab es nur ein einziges Mal. Ich gebe dir 4 Alternativen. Wie lautet das höchste Bundesliga-Ergebnis aller Zeiten? 15-1, 13-2, 12-0, 11-1. 12-0. Richtig. Jetzt sag mir noch, in welcher Saison? Nee, ich würde schon sagen, das weiß ich aber nicht, solche Sachen. Das Einzige, was mich interessiert an der Bundesliga ist, dass der HSV auf dem drittletzten Platz landet und mit St. Pauli dann um den Klassenerhalt kämpfen muss und St. Pauli für den Aufstieg. Sonst interessiert mich nichts von der Bundesliga. Vor dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 1977-1978 sah der 1. FC Köln bereits wie der sichere Meister aus. Zwar lag Verfolger Borussia Mönchengladbach punktgleich auf Rang 2, doch die Domstädter hatten eine um 10 Treffer bessere Tordifferenz und mussten nur noch beim Absteiger FC St. Pauli, da sind wir jetzt, antreten. Die Borussia hatte also kaum eine Chance, doch die wollten sie im Heimspiel gegen ihre Namensvettern aus Dortmund nutzen. Schon in der ersten Minute eröffnete Stürmer Jupp Heynckes den Torreigen für die Gladbacher, die zur Pause gegen den völlig desolaten BVB mit 6-0 in Front lagen. Da Köln zur Halbzeit nur mit 1-0 führte, hätte Gladbach zu diesem Zeitpunkt 5 weitere Treffer zum Titel gereicht. Die Borussen schossen sogar noch deren 6. Allerdings legten auch die Kölner noch zu. Der Tabellenführer gewann mit 5-0 in Hamburg und durfte sich über den 3. deutschen Meistertitel freuen. Und der BVB entließ 2 Tage später seinen Trainer. Wer war damals Trainer? Weiß nicht. Otto Rehhagel. Ah, Rehhagel. Ja, der seither auch Otto Torhagel genannt wurde. Gut, wir haben tief in die Geschichte, in die Klamottenkiste der Bundesliga gegriffen, um ein paar statistische Kuriositäten hier dem Niemandsland-Publikum zu zeigen. Ja, solche Ergebnisse, die riechen ja irgendwie auch immer nach Geldköfferchen, die hin und her getragen werden und Schiedsrichter oder die Spieler von der gegnerischen Mannschaft bestochen werden. Also, aber damals war ja, hat ja Hoeneß noch gespielt in der Zeit, da 77, ja, ja. Ne? Da war er noch gar nicht Vereinspräsident. Übrigens, zu Hoeneß, da geht's jetzt gerade weiter, ne? Die Steuerfahndung Rosenheim, die merkt jetzt, dass er immer noch mehr Geld hatte als das, was beim Gerichtsverfahren bekannt war, ne? Da hat man geredet von 28,5 Millionen Euro, dass er an Steuern hinterzogen hat, und jetzt kommt raus, dass er noch andere Konten hatte, und da forschen sie jetzt weiter bei einer Züricher Bank und so. Inzwischen sind sie schon über 30 Millionen. Also warten wir mal, bis wohin das dann geht. Ja, man weiß ja bei solchen Dingen, das hat man bei vielen anderen Korruptions- und Betrugsfällen gesehen, die geben immer nur zu, was gerade mit Ach und Krach so rauskommt und was man ihnen nachweisen kann. Manchmal ist es nur die Spitze eines Eisbergs. Aber gut, Uli Hoeneß, meines Wissens ist er schon in der Justizvollzugsanstalt Landsberg. Hat da wahrscheinlich eine kleine karge Pritsche aus Holz, eine Kloschüssel. Eine übel riechende Kloschüssel, und vielleicht hat er auch so einen kleinen Spatz oder Kanarienvogel auf dem Fensterbrett, den er dann füttert, und einen Löffel natürlich, mit dem er sich langsam einen Tunnel in die Wand gräbt. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen und zu ihm. Also ich glaube schon, dass seine Haftbedingungen ein bisschen besser sind und bald auch noch viel besser werden. Also der Dreh ist jetzt der, da haben sich vor kurzem seine Anwälte wieder getroffen und haben dann zusammen ausgeknobelt, wie sie jetzt am besten seinen Haftaufenthalt reduzieren können. Und also er darf erst dann, kriegt andere Haftbedingungen, wenn er seine Schulden beim Staat bezahlt hat, ne? Und dann kriegt er eine sogenannte Halbstrafe. Das heißt, er muss dann nur noch 21 Monate drin sein, aber nach 3 Monaten kann er dann schon Freigänger werden. Also ganz so düster ist seine Zukunft nicht. Muss er denn im Knast arbeiten, sag mal, dass er da in der Wäscherei mit so einem riesigen Stock in der Kochwäsche rühren muss oder vielleicht Bastelarbeiten macht in der Gefängnisschreinerei, dass er da vielleicht Möbel bastelt, so kleine Truhen mit Scharnieren, wie man das oft sieht, den Knastfilm. Oder in der Küche als Wurstfabrikant hat er da doch gewisse Erfahrungen. Ja, Därme füllen. Ne, das könnte sein. Arme entleeren, Därme füllen. So weit ist es mit Wurstdärme füllen. Ja, oder Kartoffelschälen. Gut, lassen wir es damit gut sein. Ich möchte heute mit einer Theaterkritik beginnen. Ich war nämlich letzte Woche im Theater. Der Kredit, El Credit heißt das Stück. Das ist eine Komödie von Herrn Jordi Galceran. Die Regie führt Sergi Belbel, kein Unbekannter hier, zumindest in der Stadt Barcelona. Der Ort war La Via Ruel Theater, das Via Ruel Theater hier im Zentrum von Barcelona. Und nun direkt das Wichtigste. Das Werk ist wirklich ein Genuss, eine jener schnellen, pfiffigen Komödien, ein Zwei-Mann-Stück, das in seinem Rhythmus und Wortwitz durchaus, sagen wir mal, an die Kinokomödien eines Billy Wilder erinnert oder die politischen Fuchtelstücke eines Dario Fo. Die beiden Protagonisten sind Jordi Bosch und Jordi Boixaderes. Beide schon etwas reifere Semester und das heißt bei Schauspielern ja meistens etwas Gutes. Doch ich komme direkt zum Bühnengeschehen. Und das ist wirklich sehenswert. Die Handlung. Ein Mann kommt ins Direktorenzimmer einer Bankfiliale der katalanischen Sparkasse La Caixa. Das ist hier eine ganze kulturelle, katalanistische Institution. Und bittet um einen Kredit, beziehungsweise fragt nach, was aus seinem Kreditantrag geworden ist. Was ihm der Filialleiter, ein Herr mit Anzug und Krawatte, klipp und klar ablehnt. Er habe keine Garantien, er könne keine Sicherheiten nachweisen, keine Sachwerte, die neuen Regelungen erlauben es nicht und so weiter und so weiter. Der enttäuschte Kunde bittet, klagt und argumentiert eine Weile, die Banken hätten den Leuten doch die Kredite bisher nachgeschmissen und er soll doch an die Hypotheken denken. Doch dann sagt er plötzlich etwas Überraschendes, als er immer weiter auf Granit beißt. Wenn Sie mir den Kredit nicht gewähren, dann sehe ich mich gezwungen, etwas Bestimmtes zu tun. Dann muss ich Ihre Frau vögeln. Empört und erbost weist der Banker dem Mann die Tür. Doch alles kommt ganz anders. Eine Art Psychoduell setzt ein. Eine bitterböse Satire über Geld, Besitz, Sex und Liebe nimmt ihren absolut komischen Lauf. Die beiden Darsteller laufen wirklich zu Hochform auf. Immer wieder bricht das Publikum in Gelächter aus. Ich natürlich auch. Credit ist das, würde ich mal sagen, Theaterstück zur Krise. Perfide, hinterfotzig und sehr subversiv. Es gibt Menschen, hat einmal ein großer Mann gesagt, die sind so arm, dass sie nichts haben als Geld. Und oft nicht mal ihr eigenes. El Credit läuft seit September 2013 schon hier im Via Ruel Theater und die beiden Jordis spielen stets vor vollem Haus. Das ist also schon ein Zeichen dafür, wie bekannt und wie sehr sich rumgesprochen hat, dass dieses Stück ein absolutes Muss ist. Was mir noch aufgefallen ist, ein zusätzlicher Reiz ist die Drehbühne. Die ist vom Publikum umgeben. Das Publikum sitzt also rundum um eine Drehbühne in einem Viereck. Und die Drehbühne dreht sich unmerklich im Laufe des Stücks ein paar Mal, sehr langsam, sodass nach und nach ein Perspektivwechsel entsteht. Villarroel Theater hier in Barcelona, wie gesagt, ein Muss, dieses Stück. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich auch mal über diese Krise, die Banker und ihre fürchterliche Philosophie und Ideologie kaputt lachen will. Sonst muss man ja so oft weinen und schimpfen und sich Schaum vorm Maul reden. Aber diesmal kann man auch wirklich herzlich drüber lachen. Das Stück ist auf Katalanisch, das heißt, man muss schon des Katalanischen mächtig sein, um alles, auch die Gags, gut mitzukriegen. Niemandsland 91.4 FM. Das waren die Broilers, ich werde zu dieser Gruppe gleich etwas sagen. Die sind nämlich mit ihrem neuen Album Noir auf Tour und wir haben das Album hier vorliegen und es klingt klasse. Das ist wirklich gut gemachter Stadion-Punkrock. Ja, zu diesem Theaterstück da, Credito, sagst du, ne? El Credit. Wie viel kostet das, der Eintritt? Ja, das ist leider teuer. Ich meine, die Theaterleute müssen ja leben. Wir wissen, die Regierung kassiert ja mittlerweile 21% Mehrwertsteuer vom Theater, während es für die Mafia, die Gangster, auf 10% runtergesetzt hat, für die Casinos und die Glücksspielbarone. Von den Bordellen wollen wir gar nicht sprechen. Ja, jedenfalls, es ist teuer. Die Eintrittskarte kostet so an die 50 Euro. Es gibt aber die Möglichkeit, die für die Hälfte zu bekommen. Und zwar gibt es unten an den Ramblas, wenn du die Ramblas runtergehst, ist eine Theaterkasse. Wenn man da 3 Stunden abends vor Beginn des Stücks hingeht, bekommt man sehr oft Karten zum halben Preis von bestimmten Theaterstücken, die in der Stadt laufen. Lohnt sich also, da vorbeizuschauen und diesen Rabatt auszunutzen. Ja, also ich fürchte, dann werde ich mir das nicht angucken. Aber Werner, du bist doch ein gut betuchter Rentner. Ja. Meines Wissens. Aber laut Bläser ist es ja so, dass die Rentner keine Finanzignoranten sind. Ne? Aber gut. Hat man die denn Präferenten verkauft? Aber, hast du auch? Zu dem Stück, das ist also ganz neu, ne? Muss ganz neu sein. Weil das Stück läuft schon seit September, hatte ich gerade gesagt. Ja, September 2013. Aber, ist ein modernes Stück, jawohl. Weil, wenn der sein Stück dran aufhängt, dass die Banken keinen Kredit geben. Ja, das Stück ist aktuell. So, ja. Muss das ein neues Ding sein. Ja, ja. Herr Jordi. Also das Wort Kredit kommt ja eigentlich aus dem Lateinischen, im Spanischen zum Beispiel Glauben, creer, ne? Also hat damit zu tun, dass eben der das Geld gibt, dem anderen, dass der glaubt und darauf vertraut, dass er das zurückgibt. Aber dann gibt es ja noch im Spanischen diesen Ausdruck da, no doy crédito, also im Sinne, das kann ich nicht glauben, ja. Aber gewinnt ja jetzt einen ganz neuen Sinn da, wenn die Banken kein Geld mehr rausgeben und sagen, no doy crédito. Ich meine, in Zukunft wird das aber alles ganz anders, weil Draghi von der Europäischen Zentralbank, der wird uns jetzt in Zukunft mit Geld überschwemmen, nach seinen letzten Äußerungen. Warum? Weil die große Gefahr der Deflation droht, ja. Und dann würde die Krise erst richtig losgehen. Das muss unter allen Umständen verhindert werden. Die wollen jetzt einfach die Geldmenge erhöhen, damit die Inflation nicht weiter runtergeht. Also ich glaube, in Europa ist jetzt 0,5% Inflationsrate, in Spanien aber schon unter Null, also schon Deflation. Und wenn diese Tendenz weitergeht, dann bricht alles zusammen. Ja, dann gibt's keine Nachfrage mehr, niemand kauft mehr. Und das wollen sie jetzt verhindern. Und deshalb tut jetzt dieser Draghi da von der Europäischen Zentralbank, in Zukunft wird er dann wahrscheinlich Staatsanleihen, die Bonus der einzelnen Staaten direkt aufkaufen und so Geld unter die Leute bringen. Ja. Ja, das Theaterstück betrachtet diese ganzen Vorgänge einmal aus der Perspektive von 2 Individuen, die diesseits und jenseits der finanzpolitischen Barrikaden stehen und kämpfen, wenn man das so sagen darf, an der Finanzfront. Der eine braucht unbedingt Geld. Und der andere will unbedingt kein Geld rausrücken, was eigentlich seine Aufgabe wäre. Die Aufgabe der Sparkassen hier war natürlich traditionell seit über 150 Jahren, die Bürger und die kleinen Unternehmer mit frischem Geld und Krediten zu versorgen, damit alles gut funktioniert. Diese Funktionen haben die Sparkassen und viele Banken einfach aufgegeben und haben sich der Casino-Mafia angeschlossen, um einfach nur mit dem Geld ihrer Kunden, meistens auch ungefragt, an den internationalen Finanz-Casino-Märkten zu zocken. Wenn dann was schief geht, das haben wir auch gemerkt, müssen die Steuerzahler dafür gerade stehen und müssen dann die Zockerbanken retten. Ein fürchterlicher Prozess, den haben wir hier im Niemandsland sehr oft beschrieben und uns sehr oft darüber aufgeregt und geärgert, haben das auch in alle Einzelheiten ernsthaft, scherzhaft, mit Satire, mit bitterem Spott und Hohn dargestellt und viel ist unseres Wissens noch nicht passiert. Es gibt noch keine Tobin-Steuer, es gibt noch keine Finanzspekulationssteuer. Es läuft, das Casino ist weiter geöffnet. Rien ne va plus, meine Damen und Herren, setzen Sie wieder mal ein paar Milliarden, spekulieren Sie gegen dies und das, spekulieren Sie gegen den Euro. Und so dreht sich die Finanzspekulationskugel immer weiter, bis irgendwann die nächste Blase platzt. Ich möchte noch etwas zu dem Album erzählen von den Broilers. Das Album heißt Noir. Das hat insgesamt 16 Stücke, kein Pappenstiel, muss man sagen. Das ist wirklich eine ehrliche Menge an guter Musik. Broilers ist eine Musikgruppe aus Düsseldorf, hatte gerade gesagt, so Punkrock. Das beherrschen sie. Die haben ihre Ursprünge übrigens auch in der Oi- und Punkrock-Szene. Das sind vier Jungs und ein Mädel. 1992 gründete Sammy Amara und Andy Brügge, wie gesagt, eine Band, aus der zwei Jahre später Broilers entstand, wobei das Oi in Broiler wichtig war. Wir wissen ja alle, was ein Broiler ist. Das ist ein Ostwort. Ein Broiler ist ein Brathähnchen. Das ist Ostsprache. Jedenfalls, die neben den Punk-Roots auch Einflüsse der traditionellen antirassistischen Skinheads sowie Root-Boy-Szene in ihren Sound integrieren. 1996 nahm die Band ihre erste 3-Song-EP Schenk mir eine Blume auf. Ein Jahr später erschien das Debütalbum. Es folgten 3 weitere Longplayer, 2 EPs und die Entwicklung über die Oi-Szene hinaus. Später, seit der Veröffentlichung des Albums Vanitas im Jahr 2007, versteht sich die Band nicht mehr als Oi-Punk-Band, sondern hat einen deutlichen Schritt in Richtung Rockabilly gemacht. Die Zusammensetzung, da ist erstmal Herr Sammy Amara, seit 1992 dabei, Gesang, Gitarre. Dann Ronald Ron Hübner, seit 2001 dabei, für die Gitarre zuständig. Andreas Andy Brügge, Gründungsmitglied, seit 1992 am Schlagzeug. E-Bass ist eine junge Frau, Ines Maibaum, die ist seit 1995 dabei. Und an den Keyboards, Piano und Orgel, Herr Christian Chris Kupczak, seit 2006 dabei. Seit diesem Jahr auch, 2006, sind die Broilers bei People Like You Records unter Vertrag. Die Zusammenarbeit des Sängers Sammy Amara mit den ebenfalls aus Düsseldorf stammenden Toten Hosen ermöglichte der Band mehrere Gastauftritte auf deren Konzerten und führte zu einem deutlichen Bekanntheitsgradanstieg. Seit 2010 tritt die Band deutschlandweit in Erscheinung und tritt regelmäßig bei großen Festivals auf. Im Juni 2011 erschien das Album Santa Muerte, das in den Principal Studios von Vincent Zorc aufgenommen wurde und auf Platz 3 der Albumcharts debütierte. Die Broilers wurden 2011 für 1 Live Krone in der Kategorie Bester Live Act nominiert. Am 28. September 2012 erschien mit Santa Muerte Live Tapes das erste Live-Album der Broilers. Darauf finden sich insgesamt 31 Songs, also ein Riesenhaufen Musik, die während der laufenden Santa Muerte Tour in Dortmund, Leipzig und Bremen aufgenommen wurden. Zum Abschluss der 18 Monate währenden Santa Muerte Tour spielten die Broilers am 14. und 15. Dezember 2012 2 ausverkaufte Konzerte in der Mitsubishi Electric Halle in ihrer Heimat Düsseldorf vor insgesamt 15.000 Besuchern. Meines Wissens hieß diese Halle früher einmal Philips Halle. Das heißt, sie sind ihrer Tradition treu geblieben, die Halle nach Elektroproduktkonzernen zu nennen. Am 20. Dezember 2013 wurde Ist da jemand als Vorabsingle zum Album Noir, Noir, schwarz auf Französisch, über iTunes veröffentlicht und limitiert als Vinyl herausgebracht. Das Album Noir wurde am 7. Februar 2014 veröffentlicht und stieg auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. So, genug der Worte, noch ein Lied von diesem Album. Und zwar das Lied Wo bist du denn? Broilers. Jo. Die Nächte heller, dann wenn du mit mir warst, hassten die gleichen Bands, wir liebten dieselben Bars. Wir brauchten nur uns, ließen die Welt im Regen stehen. Wir waren uns sicher, irgendwann wird's auch der Rest verstehen. Wo auch immer du jetzt bist, ich weiß nur, dass du mir hier fehlst. Wo bist du? Ich bin hier, du fehlst. Wo bist du? Ich bin hier, du fehlst. Wo bist du? Ich bin hier, du fehlst. Die Welt dreht sich doch, ich bleib stehen. Alle Lieder besser, wenn du sie mit mir sangst. Unsere Nächte dauerten Tage, immer weiter ohne Angst. Wir wollten dieses Palmending, wir wollten unsere Anti-Islands. Ich möchte sauer sein, wir wollten doch alles teilen. Ich weiß, Lebewesen kommen und Lebewesen gehen. Das ist der Lauf der Dinge, doch ich lauf nicht mehr, ich bleibe stehen. Wo bist du? Ich bin hier, du fehlst. Wo bist du? Ich bin hier, du fehlst. Wo bist du? Ich bin hier, du fehlst. Alles geht seinen Gang, nur ich bleib stehen. Ich widme dieses Lied meinem verstorbenen Freund Haller, Harry Harald Haller. Saluto da Crema, Italia, agli ascoltatori del programma Newsland, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao. Weiteren Dingen, zu ein paar scherzhaften und satirischen Geschichten, die passiert sind. Angela Merkel hat Obama angerufen und hat auf ihre Art gegen die Abhöraffäre protestiert. Wir wissen ja, die NSA, der US-Auslandsgeheimdienst, hat Angela Merkel jahrelang bespitzelt, hat geheime Akten über sie angelegt, hat ihr Handy interveniert, alles aufgezeichnet, was sie da gesagt und getippt hat. Und diese Schweinerei lässt Angie sich nicht gefallen. Sie hat also im Weißen Haus angerufen. Hören wir mal, was die da erzählt. Moment. Hektische Betriebsamkeit im Kanzlerinamt, denn für heute ist die Internetgemeinde aufgerufen, gegen die Überwachungspraxis der USA zu protestieren. Und ich mach mit, da kann ich bestimmt einen Haufen Likes hamstern. Angie überrascht den amerikanischen Verbündeten mit aufsehenerregenden Aktionen. Niemand ist vor Angies gewieften Tricks sicher. White House, President Obama. Klingelstreich. Nirgendwo. Klingelstreich. Zum letzten Mal, Frau Bundeskanzlerin. Dies ist die Zentrale der CDU und nicht der CIA. Ja, ja, tolle Tarnung. Also, Klingelstreich. Klingelstreich. Klingelstreich. Klingelstreich. Klingelstreich, sagt Frau Merkel. Eine andere Dame des aktuellen weltpolitischen Geschehens ist eine, ja, wie soll man sie nennen? Eine Dame, die könnte man wirklich, wenn man jetzt streng politisch argumentiert, als Schürhaken der Ultrarechten bezeichnen. Senora Schürhaken, was ist da passiert? Werner, du bist da gut informiert. Wahrscheinlich spielst du an auf Esperanza Aguirre, ja? Also Weltgeschehen, Weltgeschehen. Wahrscheinlich hätte sie das gerne, aber ich glaube nicht, dass die über Spanien hinaus sehr bekannt ist. Hier allerdings ist es sehr gut bekannt. Esperanza Aguirre sieht schon aus wie eine Hexe, ist es auch wirklich, und war also vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2012 war sie Präsidentin der Comunidad Madrid, also der Region Madrid. Dann ist sie gegangen, sagt man. Was dahinter steckt, weiß man nicht genau. Und jedenfalls hat sie heute kein öffentliches Amt, sie bekleidet kein öffentliches Amt, wie man es so schön sagt. Sie ist nur noch, in Anführungszeichen, Präsidentin der Partido Popular in Madrid. Sie ist aber die Frau, die graue Eminenz, die halt im Hintergrund die Fäden zieht und rumtrickst und alles kontrolliert. Ja, jedenfalls die Arme, die wurde gestern oder vorgestern, fuhr sie mit dem Auto durch Madrid und dann hatte sie kein Geld und parkt ihr Auto auf der Bus- und Taxispur. Warum? Um zum Cajero Automatico zu gehen, zum Geldautomaten, ne? Um Geld rauszuziehen. Auf der Gran Via in Madrid. Ja. Da darf man keine 10 Sekunden stehen, in der zweiten Reihe auf der Busspur, da ist schon Polizei da und man kriegt da ordentlich was ab. So war es dann auch, ne? Sofort kommt die Verkehrspolizei und sie kommt dann zurück und sagt, ja, ich wollte nur einen Moment Geld holen. Also muss man sich vorstellen, die sagt, mir wurde die Brieftasche geklaut, ja, aber ich frage mich jetzt, wie ist das möglich? Die ist doch dermaßen abgeschirmt immer und von Bodyguards begleitet. Also welche Diebe kommen an die ran? Dann ist sie wahrscheinlich da, wo sie Kontakt hat zu anderen Dieben, zu anderen Politikern. Ist es jetzt Parteifreunde. Ja, schon so weit, dass die so sich über Wasser halten müssen, weil sie mit den Bestechungen schon nicht mehr so gut zurechtkommen. Naja, jedenfalls kommt dann der Verkehrspolizist, der soll sich ausweisen und so hat sie dann wohl auch gemacht. Und dann kleiner Wortwechsel, kleines Bußgeld oder kleiner Anschiss oder was ist los, sagt sie zu ihm, ja. Und dann, also tatsächlich hat er dann angefangen zu schreiben, Bußgeld rausgeschrieben und dann sagt sie auf einmal, dann kann ich ja jetzt wohl los, ne? Nee, können Sie noch nicht, ist noch nicht fertig. Sie kriegen noch eine Kopie und so. Dann hat sie einfach Gas gegeben und ist losgefahren, hat dabei noch sein Motorrad mit dem Auto umgeworfen. Und der natürlich hinterher und andere Polizeiwagen dann auch noch, die sind, haben sie ihr Zeichen gegeben, sie sollen anhalten, natürlich ignoriert, weitergefahren bis zu sich nach Hause. Und wo sie geht dann, parkt vor, bei sich zu Hause und geht dann direkt ins Haus rein, sagt aber zu den zwei Guardia Civils, die davor stehen und das Haus bewachen, bringen Sie das mal in Ordnung. Ja? Und die Polizisten haben sich dann nicht drauf eingelassen, haben drauf bestanden, dass er rauskommt. Ja, also das ist die Sache, die sie sich da geleistet hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du oder ich so agieren würden, was würde uns da passieren? Da würden wir wahrscheinlich angeklagt wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und solchen Sachen. Und bis jetzt wird sie also nur von allen Seiten eben kritisiert wegen dieser Geschichte. Aber man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Ja, und so einer würde man dann wahrscheinlich in Handschellen abführen. Bei kleinsten Vergehen wird man ja hier schon bestraft. Oder, wenn man Pech hat, wird man sogar von Polizisten in der Kneipe oder auf der Straße totgeprügelt. Es gibt wieder zwei neue Fälle, wo die katalanische autonome Polizei zumindest verdächtig ist, am Tode von zwei Bürgern mitschuldig zu sein. Die sind nämlich, sobald sie verhaftet waren, beziehungsweise sobald die Polizei auftauchte, sind sie, ja, verstorben. Nach irgendwelchen Auseinandersetzungen. Einmal handelt es sich um einen bekannten oder relativ bekannten Schauspieler, der hat in einer Kneipe, so heißt es, randaliert. Die Polizei tauchte auf, er hat sich gewehrt gegen, weiß nicht was, Verhaftung, da gibt es Gerüchte, da gibt es Zeugenaussagen und irgendwann war der Mann tot, in Handschellen. Das ist letzte Woche passiert. Ja, da vor zwei Tagen da oben am Plaza Molina, der Kellner ruft die Mossos, also die katalanische Polizei hier, weil ein Gast die andere Gäste belästigt. Okay, die kommen, fordern ihn auf, sich zu identifizieren. Er hat sich geweigert und hat dann angeblich mit dem Tisch, der da auf der Terrasse stand, ging er auf die Polizei los. Die rufen Verstärkung. Und am Ende produziert sich wieder diese Szene, die wir inzwischen jetzt sehr gewöhnt sind hier in Katalonien. Das ist in den letzten zwei Jahren der fünfte Fall, wo immer eine Gruppe von Polizisten jemand reduzieren, wie die sagen, ja, und auf brutalste Weise zu sechst oder zu siebt sich auf den drauf knien und zuschlagen, und wenn er dann, wenn sie ihm dann die Handschellen anlegen, dann stellt sich raus, dass er tot ist oder verstirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja. Dann heißt es natürlich nachher, der Mann hatte Probleme, er hat Medikamente genommen, er hatte psychische Probleme und alles Mögliche. Naja, mein Gott, ob das ein Grund wäre, jemanden totzuschlagen. Das wird dann entschuldigt, die offiziellen Stellen, Polizeipräsident, die Verantwortlichen nehmen sofort die arme Polizei in Schutz. Das wären bedauernswerte Einzelfälle, da könnte man nicht auf irgendetwas schließen. Man sollte die nicht vorverurteilen, wer das täte, wäre ungerecht und pfui Teufel. So sieht's mittlerweile aus in diesem Land. Vor den Nachrichten möchte ich noch ein Lied vorstellen von der Gruppe Broilers. Und zwar handelt es sich da um ein antirassistisches Lied. Auf dieser CD Noir befindet sich der Titel Ich will hier nicht sein. Dazu sagt der Bandchef: Ich will hier nicht sein. Angesichts der Demonstrationen gegen Flüchtlinge in Berlin-Hellersdorf haben wir uns wieder an Mölln, Solingen und Rostock-Lichtenhagen erinnert. Es ist ein Lied aus der Sicht eines Flüchtlings. Wer verlässt schon gerne seine Heimat? Das fragt Sammy, der Bandleader. Wovor haben die Demonstranten Angst, die jetzt rassistisch gegen Ausländer demonstrieren? Warum können sie nicht einfach Mensch sein und den Leuten helfen? Flucht ist kein Verbrechen. Wir sollten nicht vergessen, dass vor wenigen Jahrzehnten, nach dem Zweiten Weltkrieg, Millionen von Flüchtlingen durch Deutschland zogen. Die Broilers, das Lied »Ich will hier nicht sein«. Ich hatte Sonne, alles was ich brauch. Doch sie hatten Bomben und sie machten uns Angst. Von dem was ich hatte, blieb nur der Rauch. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Die Optionen stehen denkbar schlecht. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Das, was ich damals lernte, das, was ich weiß, ist hier vollkommen ohne Bedeutung. Hier sind alle gleich. Gleich wenig willkommen, gleich wenig beliebt, gleichermaßen umkämpft, ein bisschen wie im Krieg. Offene Arme, Tritte vor die Tür. Ich mag dich sehr, aber nicht hier. Ich will hier nicht. Samstag, 5. April 2014, die vermischten Katastrophen, Meldungen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Washington, US-Präsident Obama vereinbart mit Saudi-Arabien weitere Aufrüstung der Aufständischen in Syrien. Deutscher Geheimdienst warnt vor Gotteskriegern. Um das saudische Königshaus davon zu überzeugen, dass Washington weiter fest an dessen Seite steht, ist US-Präsident Barack Obama offenbar zur weiteren Aufrüstung bewaffneter Gruppen in Syrien bereit. Obama war in Begleitung von US-Außenminister John Kerry und Sicherheitsberater Susan Rice nach Riad geflogen, ins demokratische Riad, und am Freitag vom saudischen König Abdullah empfangen worden. Offen hätten die beiden Politiker über Meinungsverschiedenheiten gesprochen. Heute seien die Beziehungen zwischen Washington und Riad besser als vor 7 Monaten. Das sagte der stellvertretende Sicherheitsberater Ben Rhodes nach dem Treffen. Gemeinsam wolle man fortan mehr für die gemäßigte Opposition gegen die Führung in Damaskus tun. Erinnern wir daran, die rüsten faschistoide, klerikale Kampfgruppen auf, um dann gegen einen, sagen wir mal, relativ modernen und fortschrittlichen Präsidenten zu kämpfen, um da auch ein neues Gottesreich, ein islamistisches Gottesreich zu installieren. Die Amerikaner sind voll mit dabei. Saudi-Arabien kritisierte die mangelnde Bereitschaft der US-Administration in Syrien militärisch zu intervenieren. Bitte bombt sie kaputt. Höchst irritiert war das saudische Königshaus auch über den Schwenk Washingtons gegenüber Teheran Ende 2013. Für Saudi-Arabien ist der Iran politisch und religiös seit der sogenannten Islamischen Revolution 1979 der gewichtigste regionale Konkurrent. Mehrfach hatten die Saudis, die von den USA, Deutschland und anderen NATO-Staaten militärisch ausgerüstet werden und über Partnerschaftsprogramme an die NATO gebunden sind, moderne Waffensysteme an die Regierungsgegner in Syrien schicken wollen. Offiziell hatte das Obama bisher blockiert, ließ den Geheimdienst CIA aber bei der Aufrüstung und Ausbildung von Kämpfern gewähren. Die engen Beziehungen, die zwischen den bewaffneten Gruppen und den US-Agenten entstanden seien, hätten dazu geführt, dass Washington über die Lieferung von moderneren Waffen an moderate Kämpfer durch die Saudis neu nachdenken werde. Das bekräftigte Herr Rhodes. Zur Erinnerung, Saudi-Arabien unterstützt Verbände der Islamistischen Front und die Nusra-Front. Ebenso die Al-Qaida-Gruppe, Gruppe Islamistischer Staat im Irak und Syrien. In der vergangenen Woche haben verschiedene Gruppierungen den syrisch-türkischen Grenzübergang bei der Stadt Kassab erstürmt. Angeführt worden seien die Kämpfer von dem Tschetschenen Abu Musa al-Teschant. Das berichteten arabische Medien nach Auswertung von Fotos. Auch Kämpfer aus Pakistan seien darunter gesehen worden. Kassab ist eine armenisch-christliche Stadt in den Bergen nördlich der Hafenstadt Latakia und galt als einer der beliebtesten Urlaubsorte in der Region. Zumindest bei einer der Kirchen wurde das Kreuz abgeschlagen und durch die schwarze Fahne der Al-Qaida ersetzt. 2000 Einwohner sollen nach Latakia geflohen sein. Über die Stadt werden derzeit die chemischen Waffen Syriens abtransportiert. Der syrische Vizeaußenminister Falsak Mekdad warf der türkischen Regierung ein Spiel mit dem Feuer vor. Erdogan habe aus dem türkischen Grenzübergang und den anderen türkischen Grenzübergangsstädten und Häfen sichere Fluchtburgen für Terroristen aus aller Welt gemacht. Deutschen Geheimdienstberichten zufolge sollen Gotteskrieger in Syrien Aufnahmerituale mit Neuankömmlingen durchführen. 17- und 18-Jährige wurden gezwungen, Gefangenen die Kehle durchzuschneiden, um sich an das Morden langsam zu gewöhnen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe die 16 Landesbehörden darüber informiert, berichtet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe von dieser Woche. Einzelne islamistische Gruppen auf Seiten der Regierungsgegner unterhalten demnach sogenannte Schlachthäuser, in denen die Gefangenen feindlicher Kriegsparteien umgebracht werden. Woher das Bundesamt seine Informationen hat, wird nicht genau mitgeteilt. Bisher sollen sich rund 300 Kämpfer aus Deutschland in Syrien befinden. Das ist ungefähr das Gesindel, das Mordgesindel, das von den USA und dem freien Westen unterstützt wird, um dann ein Modell wie Saudi-Arabien da zu installieren. Eine vollgefressene Herrscherkaste, die mit ihren Bordellen und Harems und ihren Milliarden eine Region unterjocht, Hungerlöhne zahlt wie in Dubai, Bahrain und Katar. Und sich eine Art privatfeudal, faschistoides, klerikales Regime schafft, wo eine kleine Kaste in Saus und Braus lebt, herrscht und prügelt und foltert und die arbeitende Bevölkerung als demütige Sklaven unterjocht wird. Wenn ein solches Modell unterstützt wird vom freien Westen, von der NATO mit Kooperationsverträgen und Anbindungen, meine Damen und Herren, dann fragen wir uns, was sollen wir von diesen Leuten halten, die uns regieren und da mitmachen? Und die uns dann predigen, Putin sei ein Tyrann, Maduro aus Venezuela sei ein Diktator. Ach, sind sie ja auch, stimmt ja auch. Nur was sie halt verschweigen, dass sie selber auch Hilfe sind. Ich meine, wo der deutsche Geheimdienst seine Informationen her hat, ist ja nicht so schwer zu erraten von der CIA und vom Mossad. Ne? Ja, und die haben auch schon mittlerweile wohl eigene Leute da untergebracht, die auch ordentlich mit recherchieren und dabei sind und natürlich auch eingeschleuste Agenten unter diesen Mordkommandos wahrscheinlich. Das ist ja klar. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Kommen wir zum Thema Mindestlohn. Das wird ja in Deutschland ordentlich diskutiert. Die Bundesregierung will also jetzt die gesetzliche Untergrenze, aber natürlich sind zahlreiche Ausnahmen vorgesehen. Die Bundesregierung hat den von Union und SPD vereinbarten flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro jetzt endlich auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Mittwoch den Gesetzesentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles, die ist Mitglied in der SPD. Der Mindestlohn soll ab 2015 für alle Beschäftigten gelten, mit zahlreichen Ausnahmen. Auf der Grundlage bestimmter Tarifverträge darf er bis Ende 2016 noch unterschritten werden. Für Minderjährige Auszubildende und die meisten Praktikanten soll die Lohnuntergrenze nicht gelten. Auch Langzeitarbeitslosen muss in den ersten 6 Monaten einer neuen Beschäftigung kein Mindestlohn gezahlt werden. Und damit haben sie schon eine Menge Ausnahmen geschaffen. Nahles sicherte zudem Sonderregelungen, Achtung für Erntehelfer, die berühmten Spargelstecher aus Polen und Zeitungszusteller zu. Für Erntehelfer ist eine bundesweite Regelung im Gespräch, die bis Ende 2016 ein Unterschreiten des Mindestlohns erlauben würde. Für den Bereich der Zeitungszustellung wurde demnach verabredet, gemeinsam Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen zu erarbeiten. Was sind das für Herausforderungen? Entweder zahlt man den Lohn oder nicht. Die 8,50 Euro pro Stunde sind der Entschließung zufolge bis Ende der Legislaturperiode fixiert. Eine Erhöhung soll es erstmals ab 2018 geben können. Und jetzt geht ein Gejaule und ein Geschrei los, da muss man sich fast die Ohren zuhalten. Das kommt natürlich aus der Wirtschaft, aus den hohen Wirtschaftskreisen. Da gab es dennoch, und wie zu erwarten, heftige Kritik. Das Mantra dort, Achtung, der Mindestlohn wird Arbeitsplätze vernichten. Der Präsident des Handwerkszentralverbandes, ein Herr Hans-Peter Wollseifer, forderte eine höhere Altersgrenze, damit junge Leute nicht von einer Ausbildung abgehalten werden, die schlechter bezahlt würde als ein Hilfsjob. Die machen sich also zum ersten Mal, sagen wir mal, Sorgen um die jungen Leute. Der Paritätische Wohlfahrtsverband wertete die Schlechterstellung von Langzeiterwerbslosen dagegen als üble Diskriminierung und Einstieg in einen Zwei-Klassen-Arbeitsmarkt. Auch Verdi-Chef Frank Briske kritisierte die geplanten Ausnahmen. Im RBB-Radio-Interview sagte er, der Mindestlohn solle vor Lohndumping schützen. Das muss für Langzeitarbeitslose genauso gelten wie für jedermann und jede Frau. Aber es heißt aus Kreisen der Wirtschaft, dass der Mindestlohn würde Arbeitsplätze gefährden, insgesamt die Wirtschaft und würde einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten zur Folge haben. Wenn man der Logik dieser Leute folgt, müsste man den Leuten also gar keinen Lohn zahlen, dann würde die Wirtschaft blühen. Das heißt, je weniger Lohn man den Menschen zahlt, umso besser geht es allen, insgesamt der Wirtschaft. So einen Blödsinn lassen diese Unternehmerchefs verbreiten und schämen sich nicht, so einen Quatsch überhaupt vor einem Mikrofon zu äußern. Das wäre, als würde ich sagen, je mehr es regnet, umso brauner wird man, weil dann eben mehr Sonnenstrahlen auf die Erde fallen. Also dieses Geschwätz, ne, vernichtet Arbeitsplätze und so, das ist ja bei jeder Geschichte kommt dieses Argument, egal worum es geht. Jetzt hier ist es der Mindestlohn oder dann Abfindung oder was auch immer. Ne? Immer das gleiche Argument in Anführungszeichen. Oder die ähnliche eine Geschichte zum gleichen Thema hier von Spanien. Die spanische Fluggesellschaft, die Iberia, die wird ja seit letzten Jahren kontrolliert von IAG, die International Airlines Group. Und die hatten vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, am Ende haben sie dann 3000 Arbeiter entlassen, ne? Und dann ging es wie immer um die Abfindung, die dann bekommen, je nach wie lange, wie viele Jahre sie da gearbeitet haben. Dann ging das Gefeilsche los Und letzte Woche haben wir schon von diesem einen Arbeitgeberpräsidenten da erzählt, der vorgeschlagen hat, dass das umgekehrt sein müsste, dass der Arbeiter, nachdem seine Firma ihn jahrelang beschäftigt hat, ihm Arbeit gegeben hat, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber entschädigen müsste. Aber gut, bei dieser Sache bei Iberia ging's, haben sie sich dann am Ende geeinigt, nicht 45 Tage pro gearbeiteten Jahr, sondern 35. Ne? Für diese 3000 Leute, die da dann auf die Straße geschmissen wurden. Und jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende, der das damals durchgeführt hat, also schon von der neue, von der IAG, der hat also diese Sache noch durchgezogen, ne, und ist dann selber gegangen. Er hat dann aber ausgehandelt eine Abfindung nicht von 35 Tagen pro gearbeiteten Jahr, sondern 500 Tage pro gearbeiteten Jahr. Und so hat er dann lustig nochmal schnell 3,5 Millionen Euro mitgenommen. Das sind sie, unsere Arbeitgeber. Die lassen auch jetzt immer mehr Studien verbreiten, wie schlecht es den Menschen gehen wird, sobald der Mindestlohn durch ist. Ja, also es gibt eine Logik, die heißt, der Arbeitnehmerverbände, je niedriger die Löhne, desto besser geht es allen. Denn es gibt mehr Jobs und allgemein mehr Vermögen. Wie letzteres verteilt ist, wird natürlich dann nicht erwähnt. Laut INSM, das ist ein Wirtschaftsinstitut, das für die Unternehmerverbände arbeitet, verringert der Mindestlohn nicht die Armut, sondern vergrößert sie. Das heißt, je mehr Geld man den arbeitenden Menschen gibt, umso größer wird die Armut. Außerdem werde durch den Mindestlohn ein tragendes Element der sozialen Marktwirtschaft untergraben, nämlich die Tarifautonomie. Die haben sie ja schon kaputt gehauen. Dass Gewerkschaften heute in einem von Tarifflucht und prekären Arbeitsverhältnissen geprägten Umfeld vielfach kaum noch handlungsfähig sind und der rasant gewachsene Niedriglohnsektor für Hunderttausende Armut trotz Arbeit bedeutet, wird dagegen natürlich verschwiegen. Und das große Problem, das es früher in den USA gab, Getting poor by working, sich arm arbeiten, dass man immer mehr arbeiten muss, um immer mehr Lohn zu bekommen, um immer weniger davon kaufen zu können, beziehungsweise seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, ist eine Tatsache. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Die Tagesschau in 100 Sekunden. Na, das Video will sich nicht öffnen. Dann bringen wir ein paar andere Meldungen so lange. Werfen wir mal einen Blick auf die Online-Seite des Spiegel. Da geht es um den CDU-Parteitag. Rentenrebellen sehen deutsche Glaubwürdigkeit in Gefahr. Die CDU stimmt sich mit einem Parteitag auf die Europawahl ein. Im Wahlprogramm wird die Rente mit 67 als Vorbild für andere Staaten gefeiert. Zugleich führt die Koalition die Rente mit 63 ein. Mancher Christdemokrat kommt da nicht mit. Naja, irgendwas musste die SPD ihren Wählern ja bieten. Steuerbetrug in Milliardenhöhe, deutscher Fiskus ermittelt gegen Dutzende Banken, die deutschen Finanzbehörden ermitteln wegen dubiosen Aktiendeals, mittlerweile offenbar gegen eine Vielzahl von Banken und Fonds. Der Süddeutschen Zeitung zufolge sind mehr als 50 Verfahren anhängig. Es geht um Steuerbetrug in Milliardenhöhe. Dann sind die Leute ordentlich aufgescheucht in Deutschland die letzten zwei Tage. Da ist ein millionenfacher Datenklau zu vermelden. Minister Maas nimmt digitale Dienstleister in die Pflicht. Wieder wurden Millionen Passwörter und Logins abgefischt. Und nun geht Verbraucherschutzminister Maas in die Offensive. Der SPD-Politiker fordert von den digitalen Anbietern, mehr für die Datensicherheit zu tun. Wir wissen ja alle, dass Windows XP seinen Aktualisierungsdienst einstellt. Das heißt, wer dieses Betriebssystem hat auf seinem Computer, der kann sich die nächsten Tage und Wochen auf einiges gefasst machen. Da wird nämlich den Hackern und Computerkriminellen Tür und Tor geöffnet. Und Leute, stellt eure Computer um. Das muss man dazu sagen. Die Meldung ging durch alle Medien die letzten Tage. Dann, Achtung, eine tolle Meldung. US-Regierung erlaubt der Firma Boeing Geschäfte mit dem Iran. Jawohl. Da sind sie ganz groß da. Pfui Teufel, der Iran, eine Diktatur. Pfui, keine Demokratie, aber Geschäfte machen wir gerne mit ihm. Boeing liefert nach 35 Jahren wieder Ersatzteile nach Iran. Die Regierung in Washington hatte dem US-Flugzeugbauer und einem Hersteller von Triebwerken zuvor ausdrücklich die Genehmigung dazu erteilt. Auch ein deutsches Unternehmen könnte davon profitieren. Wir sind natürlich immer und überall dabei, wo es was zu holen und zu machen gibt. Ja. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. In Afghanistan hat die Präsidentenwahl begonnen. 8 Kandidaten stehen zur Abstimmung. 12 Millionen Bürger können den Nachfolger von Präsident Karzai wählen, der nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Die radikal-islamischen Taliban haben mit den Anschlägen während der Wahlen gedroht. Kritik an Rentenreform in der Union. Mehrere Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU drohen offenbar damit, das Rentenpaket abzulehnen. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, verlangen die Abgeordneten Änderungen an der geplanten Rente mit 63. Dabei geht es um die Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit für die Rentenzahlungen. CDU-Bundesparteitag in Berlin. Die etwa 1000 Delegierten wollen heute das Programm für die anstehende Europawahl verabschieden. Zentrale Themen sind der Arbeitsmarkt, die Wirtschaftspolitik und die Stabilität des Euro. Zudem soll der Spitzenkandidat für die Europawahl, McAllister, ins Parteipräsidium gewählt werden. Bei Protesten in Venezuela ist es offenbar zu Gewaltexzessen gegen regierungskritische Demonstranten gekommen. Da ermittelt die Generalstaatsanwältin gegen 17 Mitglieder der Sicherheitskräfte von Präsident Maduro. Seit Mitte Februar sind bei den Demonstrationen gegen die Regierung 39 Menschen getötet worden. Protest nach Erdbeben in Chile. Hunderte Anwohner der Stadt Iquique demonstrierten gegen den schleppenden Wiederaufbau der unterbrochenen Wasser- und Stromversorgung. Vor allem die Elendsviertel leiden noch immer unter den Zerstörungen durch das schwere Beben vom vergangenen Dienstag. Das Wetter. Heute regnet es im Norden, im Südosten scheint die Sonne. Ansonsten gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Höchsttemperaturen 10 bis 24 Grad. Ja, dein Traum, dass Hamburg absteigt, lässt sich nicht erfüllen. Es gibt einen 2:1-Sieg gegen Leverkusen, ein frühes Tor von Hakan Kalanoglu und einen Volley-Treffer von Heiko Westermann. Der HSV siegt gegen Leverkusen und verlässt vorerst die Abstiegsränge. Aber Paderborn hat verloren, also dann erhöhen sich die Chancen, dass St. Pauli auf den 3. Platz kommt in der 2. Liga. Also vielleicht klappt es noch. Gut, schauen wir mal auf die Internetseite der Jungen Welt. Da haben wir erstmal zum Thema Ausland, gefährliches Zwitschern, Zuneo, US-betrieben Twitter-Klon gegen Kuba und ein Nachfolger ist längst aktiv, das heißt der Cyberkrieg in dem weltweiten Netz schlägt immer neue Kapriolen. Dann geht es um eine ermordete deutsche Journalistin. Im Chaosland Afghanistan, Anja Niedrighaus, deutsche Fotografin, wurde in Afghanistan erschossen. Die Vorbereitungen auf die morgige Präsidentenwahl in Afghanistan werden von einem tödlichen Angriff auf 2 Journalistinnen überschattet. Im Osten des Landes erschoss ein Polizist die deutsche Fotoreporterin Anja Niedrighaus und verletzte ihre kanadische Kollegin schwer. Die radikal-islamischen Taliban wiesen die Verantwortung für die Tat zurück. Sie hatten in den vergangenen Wochen zahlreiche Anschläge verübt und angekündigt, die Wahl durch weitere Gewalttaten zu sabotieren. Die Wahl findet morgen statt. Heute wurden die Wahlzettel ausgeliefert, aber das geht nur mit schwer bewaffneten Polizisten. Hier in Kabul, aber auch anderswo im Land. Auch die Fotografin Anja Niedrighaus hatte einen solchen Konvoi begleitet in Kostemossen des Landes. Dabei wurde sie erschossen von einem Polizisten. An einem Checkpoint eröffnete er das Feuer. Die Taliban bestritten, hinter dem Anschlag zu stecken. Viele Afghanen bewegt die Wahl. Heute bei den Freitagsgebeten war sie auch ein Thema. Der Mullah hier in Kabul forderte die Menschen auf, zu wählen, über ihre Zukunft zu entscheiden. Das sei nicht gegen den Islam. Viele hoffen hier auf einen neuen Präsidenten, der das Land verändert. Wir haben so viel Chaos erlebt in den vergangenen Tagen. Selbstmordanschläge. Die Regierung ist schwach. Wir erwarten eine faire und freie Wahl, dass sich die Menschen auch wirklich für ihren Kandidaten entscheiden können. Die Demokratie in Afghanistan ist nicht stabil. Morgen öffnen mehr als 6000 Wahllokale im Land. Die Frage, kann die Polizei sie alle schützen? Vor 5 Jahren wurde bei der Wahl massiv betrogen. Auch diesmal werden Unregelmäßigkeiten erwartet. In einigen Gebieten werden die Menschen wählen, möglicherweise sogar viele. In anderen Gebieten wird kaum einer wählen. Es wird Betrug geben. Das wissen wir. Aber wir wissen nicht, wie sich das auswirken wird. Kabul wirkt im Moment fast leer. Wer nicht unterwegs sein muss, scheint zu Hause zu bleiben. Auch aus Angst, es könne was passieren. Ja, schöne Wahlen, schöne Demokratie, die die ausländischen Truppen da im Laufe der letzten Jahre geschaffen haben. Ein Chaosland, ein Land, das von Gewalt und korrupten Clanführern regiert wird. Und da ist kein Licht am Ende des Tunnels abzusehen. Wir auch, ne? Wir werden auch von korrupten Clanführern regiert. Also natürlich gibt es noch graduelle Unterschiede zwischen, weiß ich, Afghanistan, Venezuela und, sagen wir mal, Spanien. Nur ist halt interessant, ne? Gewalt gegen Demonstrierende, wie du berichtet hast, in Venezuela. Ne? Also bei uns dann offenbar nicht, weil da hört man nie diese Töne. Vielleicht definieren die Gewalt so, erst wenn geschossen wird. Ne? Also dann, also geschossen nicht mit Gummikugeln wie hier, sondern mit scharfer Munition. Ja, solange gibt's also, bis das nicht passiert, gibt's bei uns hier offiziell keine Gewalt. Ja, und dann, was dann noch anliegt, diese Geschichte da mit der Justiz, ne? Die Gewalt jetzt geht weiter nach dem 22. M in Madrid. Die Märsche der Würde sind zwar vorbei und die Straßenkämpfe, aber laufend werden immer noch im Nachhinein jetzt Leute einzeln festgenommen, weil sie angeblich irgendwas gemacht haben bei diesen Demonstrationen. Das ist, wenn es gegen unten geht. Jetzt gegen oben, was passiert da? Da haben ganz viele Leute sowieso Immunität, ne? Also Abgeordnete zum Beispiel, weil die ja unsere Demokratie vertreten, da dürfen die nicht angeschuldigt werden wegen irgendwas. Aber jetzt fällt es unserem Justizminister ein, auch noch das auszudehnen, diese Immunität, auf die Königin und ihre Kinderchen, also den Prinzen und die Prinzessinnen, die werden jetzt in Zukunft auch Immunität haben. Und der Staat selber, ne, laufend flagrante Rechtsverletzungen, zum Beispiel, wie man jetzt wieder gesehen hat, in Ceuta und Melilla, wo die dann Immigranten, die also schon spanischen Boden erreicht haben, völlig gesetzeswidrig wieder direkt abschieben nach Marokko. So, und die gute Nachricht ist die, jetzt hat sich ein Coronel-Jefe von der Guardia Civil zu Wort gemeldet, Santiago Caballero, und hat einen Erlass rausgegeben, wo er erinnert, dass das Motto Todo por la Patria, alles für das Vaterland, wieder seinen Platz erhalten muss, der ihm zukommt. Und hat daran erinnert, dass seit dem ersten April, nämlich 1939, wo also die Faschisten gerade dann den Krieg gewonnen hatten, dass die damals schon festgelegt haben, dass überall, wo die Guardia Civil ist, also in jeder Kaserne, dieses Lema groß stehen muss, Todo por la Patria, in goldenen Buchstaben, um die Soldaten zu orientieren. Und außerdem müsste in Zukunft auch wieder nicht nur dieser Slogan wieder aufpoliert werden und überall durchgesetzt werden, sondern auch die Ehre. Die Ehre muss die oberste Devise sein der Guardia Civil. Genauso wie die Fahnenhissung. Ne? Also in diese Richtung geht's. Das wird ganz offen jetzt wieder hier eingeführt, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Scham. Ja? Also Guardia Civiles, Bandera, ne? Die Zivilgarde, die Fahne hoch. Das werden wir in Zukunft wieder hören, genau wie damals unter Paquito Franco. Ja, viel heiße Luft in Dosen wird den Leuten geboten. Statt ihnen ihre Rechte und ihre Würde zu geben, werden ihnen Phrasen, hohle, leere Phrasen aufgebauscht, heiße Luft in Dosen angeboten. Werfen wir einen Blick auf das Greenpeace-Magazin, das lohnt sich immer, die Nachrichten und Hintergrundberichte hier zu erkunden. 5 gestrandete Wale nach Militärübungen. Der Einsatz moderner Sonartechnik zum Aufspüren von U-Booten führt immer wieder dazu, dass lärmempfindliche Meeressäuger stranden und verenden. Eine Gegnerin des Freihandelsabkommens zwischen EU und USA wurde die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert. Die NGO Compact fordert eine offizielle Verurteilung der Vorgänge. Wir wissen ja, im Moment ist das Geschrei groß um das böse Vorgehen von Putin auf der Krim, aber die deutsche Wirtschaft hat noch nie so viel Gasverträge abgeschlossen wie jetzt in den letzten Tagen mit Russland. Andererseits, was bieten die USA, sagen wir mal Europa, um die Gasreserven, die Russland hat, praktisch zu ersetzen? Man bietet ihnen dieses fürchterliche Fracking an. Die USA hat in ihrem Freihandelsabkommen eine Klausel, das soll unterschrieben werden, wo man den Deutschen, den Franzosen, das Fracking praktisch aufs Auge drückt. Eine US-Firma darf dann in Deutschland Land pachten und darf da dieses fürchterliche Fracking durchführen. Fracking heißt Schieferplatten im Erdbereich, viele, viele, vielleicht 1 Kilometer unter dem Erdboden, werden kilometerweit aufgerissen. Da wird ein Gas freigesetzt. Das wird mit giftigen Chemikalien aus den Rissen geholt und dann den Leuten verkauft. Eine fürchterliche Technologie, die in den USA schon zigtausendfach angewendet wird. Das ist also, was die USA uns bieten, unter anderem in ihrem Freihandelsabkommen. Die USA verweigerten Marita Strasser die Einreise. Sie leitet die Kampagne der Organisation Campact gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, das sogenannte TTIP. Campact wurde 2004 gegründet. Über die NGO können Protestmails oder Anrufe nicht vereinzelt, sondern gebündelt an Politiker gerichtet werden. Über diese Organisation haben wir erst erfahren, was die Inhalte dieses Freihandelsabkommens überhaupt sind, welche Schweinereien, Gemeinheiten und Bosheiten da sich die Wall Street Agenten und die internationalen Hedgefonds ausgedacht haben, um immer weiter und immer tiefer in unser Schicksal einzudringen, über unser Leben zu entscheiden, über die Natur und über alles, was wir tun, lassen, denken und machen. Wie die Organisation mitteilte, sei Strasser das Visum zur Einreise also verweigert worden, und zwar ohne Begründung. Die Aktivistin wollte in die USA reisen, um in Washington an einem Vernetzungstreffen von Umwelt-, Bürgerrechts- und Verbraucherschutzorganisationen teilzunehmen. Wenn das in China passiert wäre, wäre das Geschrei natürlich groß. Aktivistin ist die Einreise in China verboten worden. Pfui, das ist doch immer noch eine kommunistische Diktatur. Neben ihrer Tätigkeit als Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen im Brandenburger Landtag engagiert sich Strasser zusätzlich bei der Kampagnenorganisation. Zuvor hat sie unter anderem im Bundesjustizministerium gearbeitet und war Pressesprecherin von Hertha Däubler-Gmelin von der SPD. Vor der Kampagne gegen das TTIP-Abkommen hatte sich die Aktivistin für eine stärkere Kontrolle der Geheimdienste sowie für eine europäische Datenschutzverordnung ausgesprochen. Alles Sachen natürlich, die in den USA nicht gerne gesehen werden. Datenschutz, pfui Teufel. Kontrolle der Geheimdienste ist immer verdächtig. Wenn jemand das fordert, die Geheimdienste zu kontrollieren, ist er natürlich ein Verdächtiger. Ich bin bei Compact mit jenen Kampagnen beschäftigt, die die US-Interessen am deutlichsten berühren. Das sagt die Aktivistin gegenüber der Taz. Ich habe keine Nazis in der Familie und war das letzte Mal 1983 zum Schüleraustausch in den USA. Mir fällt kein Grund ein, weshalb sie mir die Einreise verweigern können, außer meinem politischen Engagement. Compact forderte Bundesaußenminister Steinmeier auf, sich einzuschalten und das Vorgehen der amerikanischen Botschaft zu verurteilen. Jawohl, meine Damen und Herren, über das Abkommen haben wir schon berichtet, letzte Woche und die letzten Wochen. So sieht's also aus im freiesten aller Länder. Aber Datenschutz ist natürlich gefährlich. Wahrscheinlich vernichtet er auch Arbeitsplätze. Ne? Deshalb sind die dagegen. Ja, die haben ja über 100.000 Spitzel, die Tag und Nacht an den Computer sitzen, beziehungsweise auch aktiv sind, um uns alle auszuspionieren weltweit. Das sind also 130.000 Arbeitsplätze allein im Spitzelwesen in den USA. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist die Bevölkerung von zwei mittleren Kleinstädten, die Tag und Nacht nur damit beschäftigt sind, uns alle zu bespitzeln, Daten zu sammeln und Akten von uns anzulegen und uns dann auch einen Algorithmus, Wahrscheinlichkeitsfaktor zu geben, wie gefährlich wir vielleicht sind für die Interessen der Herren, denen sie dienen. Das ist vielleicht die Lösung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Ne? Jetzt haben wir fast 6 Millionen Arbeitslose hier in Spanien. Die sollen doch alle Spitzel werden. Vielleicht bleibt uns wirklich nichts anderes übrig. Mehr. Da gibt es jetzt in Sevilla einen Fall, die hat natürlich auch ihre Arbeit verloren. Vor 2 Jahren schon, die Firma ist Konkurs gegangen und haben aber die Abrechnung falsch gemacht. Und deshalb hat sie da von denen noch Geld zu kriegen. Bei der Firma war nichts mehr zu holen. Jetzt hat sie geklagt gegen diesen Garantiefonds, den da gibt für Löhne und Gehälter in solchen Fällen. Also vor 2 Jahren schon. Und jetzt hat sie endlich einen Termin bekommen für den 6. April, 10 Uhr. Warte mal, das ist ja morgen, ne? Ja. Ah nee, 6. April, 10 Uhr, das stimmt. Aber nicht 2014, sondern 2018. Sie muss jetzt noch 4 Jahre warten, bis das verhandelt wird. Ne? Soll sie mal schön tun. Ja, und noch ein paar Kurzmeldungen vielleicht, ganz kurz. Ebola breitet sich aus. Neueste amtlichen Angaben zufolge steigt die Zahl der Todesfälle in Guinea im Zusammenhang mit der Verbreitung des Ebola-Virus auf 84 Todesfälle. Weitere 134 Menschen sind infiziert. Wie gesagt, deutsche Fotoreporterin in Afghanistan erschossen. Schweröl an deutschen Stränden. Auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom sind Ölklumpen entdeckt worden. Unter Hochdruck werden sie derzeit entsorgt. Die Ursache für die Verschmutzung steht noch nicht fest. Wahrscheinlich hat da irgendein Öltanker seinen Dreck ins Meer geworfen. Wie sicher ist das AKW Grundremmingen, fragt die Greenpeace-Organisation. Immer neue Störfälle stellen die Sicherheit von Deutschlands leistungsstärkstem AKW in Frage. Die Ärzteorganisation IPPNW fordert die sofortige Abschaltung. Staatliche Zuschüsse für neue Kühlschränke. Menschen mit geringem Einkommen sollen in Zukunft beim Kauf neuer Kühlschränke mit 150 Euro unterstützt werden. Das ist ja mal eine gute Sache. Saubere Kohlekraft steigert Emissionen. In Deutschland wurden neue Kohlekraftwerke gebaut. Sie sollten die alten Meiler ersetzen. Nun sind alle am Netz und die Klimabilanz ist schlecht. Wer sich für diese Themen interessiert, kann das im Greenpeace-Magazin nachlesen. Dann gibt es eine Tsunami-Warnung. Vor der Küste Chiles kam es zu einem neuen Seebeben. Die Regierung ruft im Norden des Landes den Notstand aus. Wir hatten da vorhin kurz etwas gehört. Die Leute protestieren, weil die Hilfsleistungen nicht oder nur schleppend oder zu spät kommen. Damit beenden wir offiziell den heutigen Katastrophenblock. Bleiben wir noch einen Moment beim Noir-Album der Broilers. Wir hatten die Lieder gehört, wo es hingeht. Ist da jemand? Und ich will hier nicht sein. Vielleicht ein Lied, das heißt Grau, Grau, Grau. بكم في برنامج نيمانسلاند كنتمنى هذا البرنامج يعجبكم نيمانسلاند صوت الحرية war im Kino und möchte einen Film kurz vorstellen, von dem ich denke, dass er sehr sehenswert ist. Philomena heißt der Film. In Deutschland seit Ende Februar im Kino, hier auch noch in den Kinos. Ein Film aus Großbritannien, den USA und Frankreich, beziehungsweise eine Co-Produktion. Der Regisseur ist Herr Stephen Frears. Zugleich traurig und komisch, aufwühlend und berührend erzählt Stephen Frears die wahre Geschichte einer Frau auf der Suche nach ihrem einst unter Zwang zur Adoption freigegebenen Sohn. Fast ihr ganzes Leben lang hat die fast 70-jährige Philomena, gespielt von einer wirklich klasse Schauspielerin, Judy Dench, den Kummer still in sich hineingefressen. Doch dann platzt es eines Tages aus ihr heraus. 50 Jahre alt wäre ihr Sohn Anthony heute geworden. Er wäre ihr Erstgeborener, ein uneheliches Kind, das sie in einem katholischen Kloster in Irland zur Welt gebracht hatte. Die Nonnen haben ihn mit 3 Jahren gegen ihren Willen zur Adoption freigegeben. Oder man könnte auch sagen verkauft. Für $1,000. Wo mag er heute stecken? Wie ist es ihm ergangen? Wenigstens einmal möchte sie den Mann sehen, dessen Kinderfoto sie ein Leben lang mit sich herumgetragen hat. Das ist Martin Sixsmith. Er war früher der BBC-Mann in Moskau. Sie sind depressiv. Ich wurde gefeuert. Ich bin arbeitslos. Aber dafür konnten Sie doch nichts, oder? Deswegen bin ich ja depressiv. Woran arbeiten Sie im Moment? Ich kenne da eine Frau. Sie bekam ganz jung ein Baby und hat es 50 Jahre lang geheim gehalten. Das wäre eine sogenannte Human Interest Story. Und sowas mache ich nicht. Soll ich eine Human Interest Story schreiben? Was meinst du? Philomena, wie geht es Ihnen? Letztes Jahr habe ich eine neue Hüfte bekommen, Martin. Aus Titan. Rostet also nicht. Sonst müsste man sie auch ölen wie den Blechmann. Ach ja, wirklich? Oh nein. Das war nur ein Witz. Wäre es vielleicht möglich, dass in der Geschichte nicht mein richtiger Name auftaucht? Wie wäre es mit Anne Boleyn? Das aber ist ein schöner, naja, obwohl für die... Wir müssen Ihren richtigen aus. Namen nehmen, Philomena. Ich will nur wissen, ob es ihm gut geht. Vielleicht könnten uns die älteren Nonnen mit ein paar Einzelheiten behilflich sein. Ich denke, das wird nicht möglich sein. Wieso nicht? Sie sind Journalist. Das war ich mal. Martin ist katholisch. Naja, nein, das war ich mal. Vermutlich wurde Anthony adoptiert und nach Amerika geschickt. Dann fliegen wir dahin. Ja, und dann beginnt eine Reise voller Überraschungen. Philomena fliegt jetzt mit dem gefeuerten BBC-Journalisten erstmal nach Irland und dann nach Amerika und suchen nach dem verlorenen Sohn. Als ihre erwachsene Tochter von dem Halbbruder erfährt, setzt sie durch Vermittlung von Freunden den, wie gesagt, ehemaligen BBC-Korrespondenten Martin Sixsmith, gespielt wunderbar von Steve Coogan, auf die unglaubliche Geschichte an. Sixsmith, gerade von der Labour-Regierung geschasster Berater, will ein Buch schreiben, wie man das ebenso tut, wenn man noch nicht so recht weiß, wie es weitergehen soll. Human Interest Stories sind ihm ein Graus eigentlich. Er sagt in dem Film, diese Human Interest Stories, also keine politischen Geschichten, sind Geschichten für oberflächliche Leute von oberflächlichen Leuten gelebt. Klingt natürlich sehr hart, aber so sagt er das, um dann natürlich, das weiß der schlaue Kinogänger, Lügen gestraft zu werden von einer wirklich unglaublichen Geschichte. Das Kind wurde verkauft von Nonnen. Und das ist das Tragische, eine Geschichte, die auch hier während der Diktatur geschehen ist. Es wurden Babys verkauft von Nonnen aus Klöstern, beziehungsweise von gefangenen Republikanerinnen. In Irland sind das Babys von sogenannten gefallenen jungen Frauen und Mädchen, die schwanger wurden und dann im Kloster aufgenommen wurden. Und die Nonnen haben natürlich etwas getan. Die haben die Frauen aufgenommen, haben die natürlich auch ordentlich arbeiten lassen, gegen einen ganz kleinen Lohn, haben aber dann auch eine Art Kinderkrippe unterhalten im Kloster. Und aus dieser Kinderkrippe heraus wurden dann die Babys verkauft. Ich fühle mich wie der Papst. Champagner oder Bugs Fizz? Oh nein, danke. Ist umsonst. Oh, ich hätte doch gern einen. Bei Ryanair muss man für alles zahlen. Ich möchte wissen, ob Anthony je an mich gedacht hat. Denn ich habe jeden Tag an ihn gedacht. Was, wenn er in Vietnam gestorben ist oder auf der Straße lebt oder fettleibig ist? Warum sollte er denn fettleibig sein? Na, wegen dieser riesigen Portionen. Das ist mein Anthony. Ich habe ihn getroffen. Wo? Im Weißen Haus. Und wissen Sie noch, was er gesagt hat? Hallo. Hallo. Hallo. Vielleicht war es auch Hallo. Oh, Martin. Ich habe meinen Sohn nicht weggegeben. Er wurde mir weggenommen. Sie hat ihn gesucht. Ihr ganzes Leben lang hat sie versucht, ihn zu finden. Warum sollte uns Gott sexuelle Lust schenken, wenn wir ihr dann widerstehen müssen? Wissen Sie, ich wusste nicht mal, dass ich eine Klitoris habe, Martin. Verstehe. Was an dem Film wirklich gefällt und auch überzeugt, ist einmal ein gutes Drehbuch. Die Geschichte ist wirklich spannend aufgebaut, von Anfang bis Ende. Und auch die ironischen, teilweise schnoddrigen, frechen Dialoge, die einem dahin gepfeffert werden, dass man wirklich seine Freude dran hat. Toller Film, Stephen Frears, Philomena, hier noch in den Kinos. Wir geben ihm, würde ich mal sagen, 4 Sterne von 5 möglichen. Also sehenswert, meiner Meinung nach. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. Es ist gleich 12 Uhr, dann gehen wir raus. Übrigens, hier im Studio hat jemand die Uhr noch nicht umgestellt. Hier ist noch die alte Zeit. Vielleicht werden wir uns gleich eine Leiter holen und die Uhr umstellen. Oder lässt die Batterie langsam nach, einfach, dann hört's ganz auf in nächster Zeit. Naja, ohne Uhr, ich weiß nicht. Also eine Uhr ist schon wichtig. Der Blick geht automatisch immer dahin. Nee, man möchte schon die Radiozeit am Zehngriff haben. Future. Die Zeiten von No Future, die sind vorbei. Hier bin ich, ihr das Land. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Noch was Kulturelles hier in der Stadt. Das Goethe-Institut hat da einiges noch zu bieten, die nächsten Tage und Wochen. Ja, wird unter anderem veranstaltet vom Goethe-Institut. Wer sich einstimmen will auf Ostern, hat also jetzt die Möglichkeit, hier am nächsten Montag abends um 9 Uhr in die Basilika Santa Maria del Mar zu gehen. Da gibt's Passionsmusik aus dem 16. Jahrhundert. Das ist doch nicht schlecht, ne? Ja. Hier steht das Vokalensemble Singapur, gehört zu den weltweit führenden A Cappella-Formationen. In Barcelona präsentieren die 6 Sänger Tenebrae, Passionsmusik des 16. Jahrhunderts und der Moderne, nicht vergessen. Darunter auch 2 spanische Komponisten. Seitdem das Ensemble 1992 in Deutschland gegründet wurde, erfreut es sich weltweit großen Erfolgs und wurde vielfach ausgezeichnet. Unter anderem 3-mal mit dem Echo, dem renommiertesten Klassikpreis der Welt. Mein Gott. Ja, dann will ich mich gleich verabschieden, bevor ich nochmal sowas ankündigen muss. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer und einen besonderen Gruß an dich, Espe in Madrid, du alte, nassforsche, faschistische Hexe. Wir teilen deine Empörung über die Verkehrspolizisten, die du als machistisch bezeichnet hast, wo du gesagt hast, die lügen und so. Und wir begrüßen deine Angriffe auf diese Polizisten aufs Schärfste. Tschüss, adeo, adios, ein wunderschönes Wochenende allen Hörerinnen und Hörern, die zugeschaltet waren, heute live, ab Montag, Dienstag etwa im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org diese Sendung im Ganzen nachzuhören oder runterzuladen. Alles Gute, agur, yo, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Niemandsland. Frühling im Niemandsland.